Schwaben, auf zum Kampf, zum Kampf. Für deutsche Vaterland, dem Adolf Hitler haben wir geschworen. Dem Adolf Hitler reichen wir die Hand. Dem Adolf Hitler haben wir geschworen. Dem Adolf Hitler reichen wir die Hand. Fest steht ein Mann, so fest wie eine Eiche, hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Hitlerleuten geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Hitlerleuten geht. Drum auf zum Kampf, zum Kampf mit braunen Bataillonen. Das Dritte Reich, ja Reich, ist unser hohes Ziel. Des Weltkriegs Tote, diese 2 Millionen, verpflichten uns, ja, uns zu Kampf und Sieg. Des Weltkriegs Tote, diese 2 Millionen, verpflichten uns, ja, uns zu Kampf und Sieg. Yeah.

am Kinn, die Muskeln gestrafft, so ziehen wir dahin. Die Fahne hoch am Schaft, geradeaus unser Blick, zum Kampf schreiten wir, es gibt kein Zurück. Fürs harte Kreuzmanier, stolz und frei, stark und treu, doch wer auf uns tritt, stößt auf Granit. Denn wir sind die braunen Soldaten für Adolf Hitler, da ziehen wir ins Gefecht. Denn wir sind die braunen Soldaten und wir kämpfen für Freiheit und für Recht. Wir schlugen die Marxisten, Rotfront und Pazifisten, für das Völker aller Staaten. Unsere Sache ist heilig und gerecht, denn wir sind die braunen Soldaten, für Adolf Hitler ziehen wir ins Gefecht. Yeah. Freunde, den Feinden. Thank you. marschiere hier für Adolf Hitler kämpfen wir. Die rote Front brecht sie entzwei. Es marschiert ab um die Straße frei. Yeah. Fechten und Blumen, Brüder hinter dem Flug. Aus den Fabriken und Stuben folgt unseres Banners Zug. Aus den Fabriken und Stuben folgt unseres Banners Zug. Börsen, Grauser und Schiefer lächeln das Vaterland. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Hitler ist unser Führer, Hitler und die goldene Wand, der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt. Der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt. Eins kommt der Tag der Rache, einmal erwehren wir frei. Schaffendes Deutschland erwache, riss deine Ketten in zwei. Schaffende Deutschland erwache, riss deine Ketten in zwei. Dann lass das Wander fliegen, dass unsere Feinde sehen. Immer werden wir siegen, wenn wir zusammenstehen. Immer werden wir siegen, wenn wir zusammenstehen. Hitler treu ergeben, treu bis in den Tod. Hitler wird uns führen, einst aus dieser Not. Thank you.

roten Fahnen der deutschen Arbeit wollen wir den Weg zur Freiheit bahnen. Der deutschen Arbeit wollen wir den Weg zur Freiheit bahnen. Heraus zum Kampf und den Knechten der Maschinen und von Gewalt der Sklavenkolonie. Hört ihr denn nicht die Stimme des Gewissens, die Sturm der S euch in die Ohren schrie? Ja, aufwärts der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle verzagen die Fäuste Gewalt, wir sind ja zum Letzten bereit. Thank you.